Teil 3. Du hörst nun ein Gespräch. Du hörst das Gespräch einmal. Dazu löse 7 Aufgaben. Wähle. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lies jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Du sitzt im Bus und hörst, wie sich zwei Jungen, Rocco und Oskar, über Roccos Umzug unterhalten. Hey, du bist doch der neue Junge aus Berlin. Ja, stimmt. Ich bin vor 2 Monaten hierher gezogen. Übrigens, ich bin der Rocco. Ich bin Oskar. Ich wohne im Nachbardorf. Fährst du auch nach Rosenheim in die Schule? Ja, ich gehe ins Carolin-Gymnasium. Aber ich kenne noch fast niemanden hier. Meine Klassenkameraden wohnen alle in verschiedenen Dörfern. Leider kein einziger in Breitbrunn. Das kenne ich. Bei uns im Dorf gibt es auch nur wenige Jungs in meinem Alter. Wir fahren aber oft mit dem Rad ins nächste Dorf. Du hast also in Berlin gelebt. Wie gefällt es dir jetzt hier auf dem Land? Das muss ein ganz schöner Unterschied sein zu Berlin. Das kann man wohl sagen. Aber weißt du, Oskar, ich finde es gar nicht so schlecht hier. Mir gefällt es hier. Das Einzige, was mir echt leid tut, ist, dass ich unsere Band nicht mehr habe. Du warst in einer Band? Ja, das war echt cool. Ich habe zusammen mit meinem Freund Björn gespielt. Wir hatten sogar einen richtigen Proberaum und spielten Lieder von Rockbands nach. Klingt super. Kommst du in deiner neuen Schule zurecht, Rocco? Das ist kein Problem. Auf den Schulwechsel habe ich mich sogar gefreut. In Berlin bin ich auf eine freie Schule gegangen und konnte mir aussuchen, was ich am Tag lernen wollte. Wenn ich nur Lust auf Mathe hatte, habe ich eben nur Matheaufgaben gelöst. Das Gymnasium in Bayern ist anstrengender und nun muss ich auch Hausaufgaben machen. Aber mir macht das Lernen jetzt viel mehr Spaß. Ich gehe auch gern zur Schule. Was ich nervig finde, ist der lange Schulweg. Meine Schule liegt nämlich fast 20 Kilometer entfernt. Ja, das ist zum Beispiel eins der Dinge, die ich hier nicht so gut finde. In Berlin bin ich im Sommer mit dem Fahrrad und im Winter 4 Stationen mit der S-Bahn zur Schule gefahren. Jetzt muss ich morgens früher aufstehen und habe Angst, den Bus zu verpassen. Du, sag mal, Oskar, was macht man denn hier so in seiner Freizeit? Oh, da kann man vieles machen. Das Beste ist, dass der Chiemsee gleich in der Nähe liegt. Von dir aus sind es nicht mal 10 Minuten bis zur Badestelle. Im Sommer gehen wir fast jeden Tag schwimmen. Viele Familien machen auch oft Ausflüge in die Berge. Meine Eltern haben versprochen, dass ich im Winter Skifahren lernen kann. Aber sicher. Da links, siehst du? Das sind die Alpen. Du, Rocco. Wenn du willst, können wir mal Dirtbike fahren. Dirtbike? Was ist denn das? Davon habe ich noch nie etwas gehört. Das sind kleine BMX-Fahrräder mit größeren Reifen. Wir fahren damit über Fahrradpisten mit Naturrampen, sogenannte Dirtlines. Das macht total Spaß. Das hört sich spannend an. Da mache ich gerne mal mit. Gut, abgemacht. Wir sind schon da. Ich muss hier aussteigen. Mach's gut. Tschüss, Oskar.